Steinzeitfamilien. Wir wissen also, dass die Steinzeitmenschen keine Höhlenmenschen waren. Zumindest nicht dauerhaft. Aber waren sie Familienmenschen? Lebte Venus von Willendorf mit ihren Verwandten zusammen? Waren die Hütten von Ocherlo Einfamilienhäuser? Was genau bedeutete Familie damals überhaupt? Hieß Familie, dass ein Mann und eine Frau ihr Leben lang zusammen wohnten und nur ihre eigenen Kinder großzogen? Wir wissen es leider nicht genau. Nicht wenige meinen, wir Menschen hätten schon immer in der klassischen Mutter-Vater-Kind-Familie zusammengelebt. Doch das ist alles andere als bewiesen. Heute gibt's schließlich auch verschiedenste Arten von Familien. Das kennst du sicher von deinen Freundinnen und Freunden. Bestimmt wohnen nicht alle mit ihren beiden Eltern zusammen, oder? Manche Leute haben einen Partner fürs Leben, andere haben im Laufe ihres Lebens verschiedene Partner und manche bleiben lieber alleine. In einigen Ländern, wie etwa Saudi-Arabien, kann ein Mann mit mehreren Frauen gleichzeitig verheiratet sein. Und in immer mehr Ländern, wie zum Beispiel in den USA und Deutschland, können auch zwei Frauen die Ehe schließen oder zwei Männer. Manche Paare haben ein Kind, andere 10. Und wieder andere sind kinderlos glücklich. Es gibt Kinder, die eine alleinerziehende Mutter oder einen alleinerziehenden Vater haben und solche, die bei ihren Großeltern leben. Es gibt adoptierte Kinder, Kinder mit zwei Vätern oder mit zwei Müttern. Manchmal trennen sich die Eltern und haben neue Partner, sodass sich die Kinder plötzlich mit einer Mutter plus Stiefvater und einem Vater plus Stiefmutter wiederfinden. In einigen Familien leben Dutzende von Tanten, Onkeln, Cousins, Cousinen und Großeltern zusammen. Dort würdest du vielleicht mit deinem Cousin und nicht mit deinem Bruder ein Zimmer teilen. Und statt deiner Eltern würden dein Onkel oder deine Großmutter mit dir frühstücken. Es gibt so unglaublich viele Möglichkeiten. Ähnlich bunt geht es bei unseren Verwandten, den Affen, zu. Gibbons zum Beispiel bleiben über viele Jahre als Paar zusammen. Sie leben für sich alleine im Wald und ziehen ihre Kinder groß. Bei Gorillas dagegen hat das Männchen viele Weibchen. Und mit jedem hat es Nachwuchs. Die Kleinen haben also alle denselben Vater, aber verschiedene Mütter. Orang-Utans sind gern für sich allein und chillen in der Baumkrone, vielleicht mit Blick auf den Sonnenuntergang. Orang-Utan-Mütter ziehen die Kinder alleine groß. Von den Vätern keine Spur. Und wenn die Kinder groß sind, gehen auch sie fort, um zu chillen. Ganz allein. Das hört sich jetzt so an, als wären Orang-Utans einsam, aber das stimmt nicht. Alleine zu chillen ist einfach absolut ihr Ding. Schimpansen sind das genaue Gegenteil. Sie leben in lärmigen Riesen-WGs mit vielen Männchen und Weibchen zusammen. Anders als die Gibbons gehen sie keine festen Partnerschaften ein. Junge Schimpansen bleiben lange Zeit sehr eng bei ihrer Mutter, aber ihren Vater kennen sie oft gar nicht. Ja, sie wissen nicht einmal, was ein Vater überhaupt ist. Bei den gemeinen Schimpansen, einer der beiden Schimpansenarten, die es gibt, hängen die Männer gemeinsam herum und der Stärkste ist der Boss. Bei der zweiten Art, den Bonobos, knüpfen die Frauen sehr enge Freundschaften untereinander, helfen sich gegenseitig bei der Kindererziehung und sagen den Männern, wo es lang geht. Bonobo-Mädchen träumen eher nicht vom Märchenprinzen, sie ziehen eine coole Freundin vor.